Ich habe heute eine relativ dankbare Aufgabe zunächst, weil ich Jewtuschenko nicht vorstellen muss. Er hat Millionen Leser und wahrscheinlich ein paar hundert Feinde. Ich gehöre nicht zu seinen Feinden. Ich gehöre zu den Lesern. Und heute sitze ich hier eigentlich nur als Auskunftsbüro über den Inhalt der Gedichte, die er vortragen wird. Italiener sagen, Traduttore e Traditore. Die Italiener sagen, ein Übersetzer ist ein Verräter. Es ist wirklich sehr schwer, Gedichte zu übersetzen. Wenn man Gedichte übersetzt und mit den Fingern eine ungeschickte Stelle berührt, dann kommt wie aus den Flügeln eines Schmetterlings sofort die Melodie aus diesen Versen heraus. Поэтому deshalb лучший, по-моему, вообще перевод на свете, когда сначала читается перевод, а потом уже читается стихи звучат. Kommt eine Übersetzung besser zum Zuge, wenn sie zuerst gelesen wird und dann das Original. In der Übersetzung von Volker Braun, zwei Städte. Ich bin ein Zug, der fährt Jahr aus, Jahr ein, zwischen der Stadt Ja und der Stadt Nein. Meine Nerven sind gespannt aus Eisendraht, zwischen der Stadt Nein und der Stadt Ja. Alles ist tot, alles bang in der Stadt Nein. Sie ist ein Zimmer, tapeziert mit Pein. Die finstere Stirne runzelt jeder Schrein. Und jedes Bild blickt hier argwöhnisch drein. Früh reibt man das Parkett mit Flüchen ein. Die Divans sind aus Lügen, die Wände aus Schreien. Wer hier um Rat fragt, der packe gleich ein. Blumen verblühen hier, keiner grüßt keinen. Aufs Schwarzpapier hämmern Maschinen ein. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Und in des Lichts immer tief dunklem Schein tanzen Gespenster einen düsteren Rhein. Hier kannst du verrecken und bekommst keinen Schein, um wegzufahren aus der schwarzen Stadt, nein. Voller Drosseln ist und Düften die Stadt, ja. Ein warmes Nest und keine Wand ist da. Die Sterne bitten, nimm uns in die Hand und Lippen flehen um deine ohne Scham und flüstern süß, es kommt ja auf nichts an. Die Rosen reißen sich drum, reiß uns ab und Herden schleppen ihre Milch heran. Dem Misstrauen streicht man gänzlich den Etat an jedem Ort und den noch keiner sah. Bringen dich, willst du's, Zug, Flugzeug, Kahn und rieselnd wie Jahre plätschern Wasser nah. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Und doch, ich seh's, langweilig ist es da, weil hier fast alles ohne Mühe geschah in der verlockend leuchtenden Stadt, ja. Besser, ich fahre noch ja aus, ja ein zwischen der Stadt ja und der Stadt nein. Sollen die Nerven gespannt sein, Eisendraht zwischen der Stadt Nein und der Stadt Ja. Я, как поезд, что мечется столько уж лет между городом Да и городом Нет. Мои нервы натянуты как провода между городом нет и городом да. Все мертво, все запугано в городе нет. Он похож на обитый тоской кабинет. В нем насупился замкнуто каждый портрет. И глядит подозрительно каждый предмет. В нем диваны из фальши, в нем стены из бед. По утрам натирают в нем желчью паркет. Черта с два, в нем получишь ты добрый совет. Или скажем привет, или белый букет. Пишь, машинки стучат под копирку ответ. Нет, нет, нет. Нет, нет, нет, нет, нет, нет. А когда совершенно погасится свет, начинает в нем призрак и мрачный балет. Черта с два, хоть подохни, получишь билет, чтоб уехать из черного города. Нет. Ну а в городе, да, жизнь как песня дрозда. Этот город без стен, он подобие гнезда. С неба просится в руки любая звезда. Просит губы любые твоих без стыда. Бормоча или слышно, а все ерунда. Им мыча молоко предлагают стада. И сорвать себя просит дразня резида. И ни в ком подозрения нет ни следа. И куда ты захочешь, мгновенно туда. Унесут поезда, самолеты, суда. И журча, как года, чуть лепечет вода. Да-да-да, да-да-да, да-да-да. Только скучно, по правде сказать, иногда, что дается мне столько совсем без труда в разноцветно светящемся городе. Да, пусть уж лучше мечусь до конца моих лет между городом «да» и городом «нет». Пусть уж нервы натянуты, как провода, между городом «нет» и городом «да». Ich wollte, ich wäre. Übersetzung Birgit Veit. Ich wollte, ich wäre in allen Ländern geboren. Beim armen Außenministerium herrschte Panik. Hätte den Weltpass ich zur Hand. Ich wollte, ich wäre alle Fische in allen Ozeanen, alle Hunde auf den Straßen der Welt. Ich möchte mich nicht beugen vor keinem Idol, möchte nicht spielen den rechtgläubigen Hippie. Da würde ich gern tauchen im Baikalsee abgrundtief. Ja, und dann prustend auftauchen im Mississippi. Würde es sein wollen, in meinem Herz allerliebst verfluchten Universum, nicht die Levkoje fein herausgeputzt, nur eine Klette, verwaist. Jedes Gottesgeschöpf, ja selbst die letzte räudige Hyäne, aber niemals ein Tyrann und niemals auch des Tyrannen Kätzchen. Und würde es sein wollen, Mensch in jeder Offenbarung, als Gefolterter in Guatemalas Gefängnis, als Obdachloser in den Slums von Hongkong, als lebendiges Skelett in Bangladesch, selbst in Lhasa als bettelnder Narr in Christo, als Neger in Kapstadt, bloß nicht in Gestalt von Rambo. Я хотел бы родиться во всех странах, быть всепаспортным к панике бедного МИДа, всеми рыбами быть во всех океанах и собаками всеми на улицах мира. I would like to be born in every country, to have passport for them all, throwing bloody foreign offices into a panic. Be every fish in every oceans and every dog in the streets of the world. I don't want to bow down before any idols or play at being a Russian Orthodox Church hippie. But I would like to plunge deep into Lake Baikal and surface snorting somewhere. Why not in the Mississippi? I would like to be any of God's creatures, right down to the last mangy hyena, but never a tyrant or even a cat of a tyrant. And I would like to be born. Mit einem Katholiken ist es ganz schwer, über die unbefleckte Empfängnis zu diskutieren.